Was verbietet uns das vierte Gebot? Das vierte Gebot verbietet uns, die Eltern mit Worten, Werken oder auf irgendeine andere Weise zu beleidigen.